schau mir selber an, denke, sage, fühle, spreche andere Menschen an, sag ihnen, was ich denke, auch wenn's ihnen nicht passt, kann von mir bestehen, verbiege mich nicht mehr. Thank you.